öffentlicher Münzfernsprecher, telefonieren ab 5 Cent, Teleruf, Weserstraße, Ecke Friedelstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweisschild der Firma Falkenumzüge. Transporte und Umzüge aller Art, preiswert, zuverlässig und qualitativ. Residenzstraße 135 Berlin. Und weiter geht es hier: Privatbüro, Firmen, Gewerbe, Behörden, Umzüge europaweit, allbezirklich, In- und Ausland, kostenlose Besichtigungen, kostenlose Lieferung von Umzugsmaterial, Wohnungs- und Kellerauflösungen, Entrümpelungen und Sperrmüllentsorgungen, Renovierungen und Reinigungen, Pack- und Montagearbeiten und so weiter. Auch kurzfristig 3 Ausrufezeichen, verbindliche Festpreise 3 Ausrufezeichen. Dann werden hier die Mann- und LKW-Stundenpreise aufgelistet. Und unten steht dann noch, unsere Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer, An- und Abfahrt, Montage und Demontage, Transport- und Haftpflichtversicherung, ob erste oder zehnte Etage, Vorder- oder Hinterhaus, mit oder ohne Fahrstuhl, alles inklusive, 3 Ausrufezeichen, Sozial- und Arbeitsamt, Direktabrechnung, alles inklusive. Ansonsten hier in der Weserstraße keine besonderen Vorkommnisse erheuern.